herzlich willkommen zum Uncast Episode 591 Schnelle Apps oder langsame Hardware. Ja, heute werde ich mich relativ kurz fassen, denn hier wird gebaut. Wenn ihr also irgendwelche komischen Geräusche hört, ja, wie Bohren, Sägen, Hämmern oder sonst was, meine Nerven sind schon am Ende, dann kommt es daher. Sorry dafür, ich kann leider nichts machen. Ging nicht anders und jetzt probiere ich halt das Beste daraus zu machen. Die 10 meisten oder schnellsten Geräte, die sind ja regelmäßig bei Antutu nachzuschlagen und auch hier war diesmal wieder eine kleine Überraschung vorhanden. Und zwar die schnellsten Geräte vom 1.10. bis 31.10., die also dann auf dem Markt waren, waren allesamt, denn das Snap mit dem Snapdragon 855 Plus oder Snapdragon 888 Plus oder Snapdragon 888. Ja, alle. Wahnsinn. Die drei schnellsten natürlich mit der Plus-Variante. Auf Platz 4 dann eins mal mit ohne Plus. Ja, und somit ja, teilt sich das alles ja, recht klar gegliedert aus oder zeichnet sich das klar gegliedert ab. Die Red Magic Reihe ist hier auf Platz 2 gelandet mit dem 6S Pro und das Black Shark 4S Pro führt momentan die Hitliste tatsächlich an in der Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Und hier sieht man auch wieder ganz klar den Trend, dass die Top-Modelle oftmals eben auch mehr Speicher haben. Deswegen können sie dann auch performanter sein. Danach kommt auf Platz 3 das IQ 8 Pro. Ja, und danach kommen so die üblichen verdächtigen Vivo, weitere IQ-Geräte. Oppo ist auch noch mit drin mit dem Find X3 Pro, übrigens am Platz 10. Man sieht also, momentan ist die Hitliste noch in fester Hand von Snapdragon, ja. Wundert mich zwar noch, aber wie gesagt, die Dimensity 2000 Chipsätze, die sind ja für nächstes Jahr angekündigt und dann wird sich da sicherlich das Blatt auch wenden. Ja, der Google Tensor Chip, wenn wir schon gerade von Chipsätzen sprechen, ist jetzt also offiziell analysiert worden, eine moderne Version eines Samsung Exynos Chips. Ja, das war natürlich zu erwarten, dass dieser Chip von Google nicht komplett von Grund auf neu designt wurde. Das war eigentlich schon relativ früh klar, dass sich das da um einen Exynos Prozessor handelt. Jetzt hat man genau analysiert, welcher das denn sein könnte. Und zwar heißt der Exynos 2100, ja, mit der Modellnummer, da ist zwischen einem 2100 und Exynos 2200, genau. Der hat natürlich keinen Exynos-Name. Das ist auch ein stark modifizierter, modifizierter Exynos-Prozessor, eben für die Bedürfnisse von Google angepasst, zum Beispiel wegen der besseren Kamera, Ausbeute, möchte ich mal sagen, Kamera-Handling und somit, ja, es ist natürlich ein eigener Chip, aber wie so oft basiert eben ein Chip auch schon mal auf andere Chipsätze, ja. Ist nichts Besonderes, ist jetzt nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, eigentlich sogar eher beruhigend, denn die Exynos-Prozessoren sind ja schon etwas länger auf dem Markt, von daher auch, sagen wir mal, etwas besser einschätzbar und von daher ist es sicherlich, finde ich jedenfalls, beruhigender, als wenn das jetzt ein komplett neues Chipsystem wäre. Ja, da müsste man erstmal gucken, wie schlägt sich denn dieser ganze Chip überhaupt langfristig. Naja. Gut, Netflix Gaming ist ein Thema, das mich persönlich jetzt überhaupt nicht interessiert, ja, aber ich wollte es trotzdem mal ansprechen, denn Netflix Gaming kommt auch auf Android-Geräte und zwar müsste es eigentlich schon verfügbar sein. Seit 3. November ist es verfügbar. Ob das jetzt auch schon in Europa ist, muss ich sagen, weiß ich nicht genau. Da habe ich einfach keine Informationen soweit. Und interessant ist es aus dem Grund eben, weil damit ein weiterer Gaming-Dienst eben kommt. Jetzt haben wir schon Stadia beispielsweise, ja, es ist auch Xbox Game Pass gibt es ja für die Xbox-Player, Steam natürlich, klar, und GeForce Now, was ebenfalls auf Android-Geräten funktioniert. Und damit haben wir jetzt schon eine ganz große Auswahl an solchen, ne, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Streaming-Gaming-Service, ja, vielleicht kann man das so sagen, aber auf jeden Fall mehr Angebote für Gamer ist nicht schlecht. Vielleicht funktioniert der ein oder andere Dienst besser bei jemand, der zum Beispiel eine kritische Leitung hat, das heißt wenig Performance auf dem einen Dienst, da kann es sein, dass er auf dem anderen Dienst schon wieder eine ganz andere Geschwindigkeit erreichen kann, beziehungsweise Ping-Zeit, Latenzzeit erreichen kann, weil es eben sehr stark darauf ankommt, wo stehen die Server, wie ist die Verbindung von dem eigenen Internetanschluss bis zu dem Server. Und da können sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern auftun, obwohl das nicht irgendwie jetzt generell zu sagen ist. Also die haben da nicht einen schnelleren Server oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur die Serverwege bis dorthin, je nachdem, wo der Server sich befindet. Natürlich hat Netflix jetzt als neuer Anbieter da, stellt man sich natürlich schon die Frage, was für Games gibt's da. Also die ersten 5 Games werden sein: Stranger Things 1984, Stranger Things 3, wundert mich nicht, weil das ja auch eine Serie ist, die bei Netflix produziert wurde, also eine TV-Serie, Shooting Hoops, Card Blast und Teeter Up, ja, keine Ahnung, was ist, ihr seht also, das Problem ist, das Spielangebot ist noch sehr, sehr gering, aber trotzdem erwähnen möchte ich mal, da muss natürlich noch viel gemacht werden, also selbst wenn es hunderte, ja gar tausende Spiele gibt, höre ich immer wieder die Stimmen, die da sagen, nee, also da ist ja nichts Vernünftiges, was ich möchte dabei. Ja, und ja, es ist schon klar. Meistens will mir ein bestimmtes Spiel haben, und wenn das dann in dieser Flatrate, wenn man so wenig drin ist, dann findet man das schlecht. Das ist sogar gut bei Google Play Plus, heißt es Google Play Plus? Weiß gar nicht. Play Pass, ist es genauso. Ja. Ausgerechnet die Games, wo man dann haben will, sind nicht in diesem Play Pass enthalten, und damit, immer wieder kommt man dann zu dem Schluss, das ist uninteressant. Naja. Hero Poco M4, die 5G-Version, die ist jetzt durchgesickert mit sogenannten Design-Renders. Ja, und auch ein paar technischen Daten dazu. Es soll ein 90-Hertz-Display sein. Ja, gut, ich weiß nicht, soll einem das jetzt aus den Socken hauen? Naja, egal. Auf jeden Fall schon mal okay. Vom Display her. Auf Geekbench ist ein Listing aufgetaucht. Warum das dann heißt entweder oder, weiß ich nicht. Also entweder soll das ein MediaTek 8110 Chipsatz sein oder ein Dimensity 700 Chipsatz. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Versionen davon. Keine Ahnung. Aber, naja, okay. Es soll wohl ein Dimensity-Chipsatz drin sein, was ich so persönlich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Und ja, das Rendering sieht schon mal okay aus. Also mich erinnert es ein bisschen an eben ein Xiaomi 11, ja, Pro. Von daher, ja, ganz, ganz okay. Ja. Vielleicht ein bisschen runder an den Ecken noch. Ansonsten, ja, cool. Ist in Ordnung. Aber auch nichts Besonderes. Also das ist ein ganz einfaches 0815 Design. Ja. Und Es soll wohl wirklich ja genau, da kommt mir das Camera Ray auch bekannt vor. Und zwar soll das eben auch ein ganz normales, oder was heißt ein ganz normales, ein Redmi Note 11 sein, das rebranded wurde, ein bisschen angepasst wurde. Und ja, damit hat man auch schon vielleicht schon ein paar Hinweise auf technische Daten mehr. Also 6,6 Zoll LCD, Punch-Hole-Display, 90 Hz Refresh-Rate, habe ich eben schon gesagt. Und möglicherweise auch ein 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, ja. Und eben auch möglicherweise denselben Dimensity 810 5G Chipsatz bis zu 8 GB RAM und 256 GB Storage, was für den erwarteten Preis nicht schlecht wäre. Die Poco-Reihe ist ja sehr, sehr günstig und von daher wäre es schon für viele eine Alternative, nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, wenn es denn dann auf den Markt kommt, das Poco M4 Pro 5G. Wer nicht warten kann, kann sich entsprechend jetzt auch das Redmi Note 11 holen. Das wird aber wohl dann, schätze ich mal, ein paar Euro teurer sein, aber nicht wirklich viel teurer. Schlechte Nachrichten für Pokémon-Fans. Ich habe ja schon in meiner früheren Sendung gesagt, dass bald, noch dieses Jahr, Pokémon Trading Card Game Live, TCG Live, herauskommen soll. Leider schafft es diese App nicht dieses Jahr auf den Markt. So, das wurde jetzt bekannt gegeben, offiziell vom offiziellen Twitter-Account von Pokémon TCG. Und es soll 2022 starten. Es gibt vorher noch TCG Live Mobile Soft Launch in Kanada. Ja. Und eine Open Beta für den Desktop. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch verschoben worden auf 2022. Mehr konnte man da nicht rausfinden jetzt erstmal. Das ist ziemlich schade, aber okay. Muss man noch warten. Ich war recht gespannt drauf, dieses Trading Card Game, weil das in einer Form als App sehr, sehr faszinierend ist und ich hoffe auch, dass man seine bestehenden Karten irgendwie einscannen kann. Das ist aber nur reines Wunschdenken. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass man sich alles nochmal kaufen muss mit Booster Packs im Game und so weiter. Ja, das wird wohl so sein. Aber es wäre doch ein schönes Feature, wenn man seine Pokémon-Karten, die man hier schon hat, und ich habe etliche hundert davon, die einscannen könnte und damit dann im Spiel auch tatsächlich zocken. Wäre gar nicht so übel. Entschuldigung. Ja, das Pixel 3 und das Pixel 3 XL sind am Ende ihrer Laufzeit. Das heißt aber nicht, dass die Geräte jetzt gleich hier kaputt gehen. Nur ab sofort kann man wohl sagen, ist es nicht mehr sicher genug, denn Google, oder was heißt ab sofort, ab dem ersten Quartal 2022, ja, dann ist es nur eine kurze Zeit, wo man sagen kann, okay, das ist in Ordnung, und dann ist aber vorbei, denn im ersten Quartal 2022 kriegt dieses Gerät das letzte Update, das letzte Security-Update ist es auch, genau, und dann ist es vorbei. Ja, nicht ganz so schön, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, das Pixel 3 ist halt eben auch schon wieder eine ganze Zeit lang auf dem Markt und 3 Jahre Sicherheitsupdates wurden versprochen. Das ist meiner Meinung nach auch absolut eingehalten worden. Und damit ist das eben jetzt am Ende. Für das neue Pixel sollen es ja 5 Jahre sein. Das ist auch nur deswegen möglich, weil eben der Prozessor unter Kontrolle von Google steht und damit eben auch die Updates gewährleistet werden kann. Anders sieht es zum Beispiel aus bei Geräten, die einen Snapdragon Prozessor drin haben. dort ist dann jeder Hersteller, der den verbaut, ausgeliefert auf die Update-Zyklen von Snapdragon. Offenbar kann man sich bei einigen Prozessortypen auch einigen. Ja, sonst wäre das Fairphone mit 5 Jahre Garantie nicht möglich. Da hat man sich also sicherlich einigen können. Das erklärt aber auch, warum dann zum Beispiel ausgerechnet der Snapdragon drin ist. Der Snapdragon 888 beispielsweise, kann ich mir kaum vorstellen, dass da 5 Jahre geupdatet wird. Und einige Prozessoren, die sind ja ganz schnell wieder verschwunden, weil sie eben, naja, sag ich mal, ihre Probleme hatten. Und auch die sind dann relativ stiefmütterlich behandelt worden, was eben dazu führt, dass dann diese Updates nicht mehr kommen. Denn es ist nun mal so, dass auch der Prozessorhersteller Updates mitmachen muss. Ohne die Prozessorhersteller lassen sich komplette Upgrades nicht mehr machen, wenn die Firma eben keine Kontrolle über diese Chips hat. So ist das, ist leider die harte Realität. So einfach ist es nun mal nicht mit dem Upgrade. Glücklicherweise ist es so, dass viele schon mit der über den Play Store quasi geupdatet werden kann, die wichtigsten Software-Komponenten. Aber wenn es eben um die Firmware geht, wenn dort Lücken sind, und leider ist das nun mal auch oft ein Problem, dann ist eben hier ist es eben hier schwierig, und da lässt sich nur was machen, wenn eben alle da mitziehen. Ganz schön verzwickt die Update-Situation, ganz klar. War schon immer so. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt immer gewesen an Android. Updates, wann, wie lange macht die Firma welche und so weiter. Und bis heute haben wir Firmen, die nur, also die überhaupt kein Major Update machen oder maximal ein Major Update, dass das einmal das Betriebssystem erweitert und dann vielleicht noch ein paar Security Patches hinterher schieben und wirklich, und dann war's das, ja, also da gibt's sogar bis ein Jahr und dann gibt's nichts mehr, ja. Das ist leider auch ein Problem. Je näher natürlich der Zeitpunkt kommt, bei dem ich auch mir ein neues Smartphone zulegen möchte, das ich dann auch über längere Zeit haben will, desto genauer beschäftige ich mich natürlich mit der Update-Policy von den einzelnen Firmen, und da ist eben das Problem aufgetaucht, dass viele Firmen, die ich eigentlich im Blickpunkt hatte, keinerlei Update-Policy haben. Das heißt, überhaupt nicht klar ist, wie lange geben die Updates. Sie können also hingehen, können sagen, okay, wir geben 3 Jahre Sicherheitsupdates. Sie können aber sagen, wir geben gar keine Sicherheitsupdates. Es ist nicht erwähnt. Mit Major-Upgrades kann man damit gar nicht rechnen. Also das heißt, wenn man momentan von bestimmten Firmen Android 11 Gerät kauft, heißt das, man wird nie Android 12 bekommen, obwohl das ja jetzt quasi schon draußen ist. Das ist nun eben mal auch eine Kostenfrage. Ganz klar, betroffen sind natürlich auch viele sehr, sehr günstige Geräte. Und das ist einfach ein unliebsames Thema. Und selbst Google hat ja immer mal wieder ein paar Böcke geschossen mit seinen Geräten. Aber eben meistens nicht selbst verschuldet, sondern eben, wenn Snapdragon eben da keine Updates liefert, dann war es das. Dann haben die Jungs eben gelitten. Ja, gut, Android 12L, da gibt es jetzt auch eine Update-Ankündigung von Google, und die haben auch klar gemacht, welche Pixel-Geräte das Android 12L bekommen sollen. Oder zumindest eben zum Testen herunterladen können. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Hauptsystem benutzen möchte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ist Android 12L? Das ist eigentlich ich glaube, das L steht für Large, und das ist ein System für Tablets. Also Android 12 für Tablets, beziehungsweise für größere Geräte. Ja, Tablets, auch von mir aus Notebooks mit Android 12 drauf, etc. und so weiter und so weiter, also für größere Geräte. Möglicherweise auch für Smart TVs, Fragezeichen. Wer weiß, wird man erst noch sehen. Jedenfalls, die Geräte, die jetzt angekündigt wurden, das sind allesamt Smartphones. Ja, das ist ganz klar. Momentan hat Google kein aktuelles Tablet, das sie hier mit Android 12 updaten könnten. Also gibt es erstmal für das Pixel 3a XL und Pixel 3a das Update. Dann für Pixel 4 und Pixel 4a. Dann für Pixel 5a 5G-Version und Pixel 5. Und für Pixel 6 Pro und Pixel 6. Ich weiß nicht genau, also es wird wohl kein automatisches Upgrade sein, weil, wie gesagt, das ist eigentlich ja für Tablets. Das sind aber normale Smartphones, vor allem die Nicht-Pro-Varianten, was, ich verstehe da den Sinn nicht ganz davon. Aber gut, okay, man kann es sich installieren. Vielleicht ist es auch sowas für Entwickler eben, dass die das austesten können, ja, auf ihren Geräten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls seltsam. Aber ich meine, wo will Google das auch anders veröffentlichen auf seinen eigenen Geräten? Weil sie haben ja keine Tablets mehr. Momentan. Ja, vielleicht gibt es mal bald ein Pixel-Tablet wieder. Aber momentan ist eben nichts. Vielleicht ist es auch jetzt schon die Vorbereitung für das Pixel Fold. Ja, denn offenbar wird es tatsächlich kommen, das soll wohl tatsächlich kommen, 2022. Ja, ich meine, diese Aussagen, ich meine, 2022 ist lang, ja, okay, aber da würde sich natürlich das Android 12L absolut anbieten und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum das Google jetzt hier momentan so forciert. Ich hoffe natürlich, dass auch andere Anbieter davon Kenntnis nehmen, beispielsweise Xiaomi mit dem Pad 5, ne, mit dem Pad 5, dass die da vielleicht auch ein Android-Update machen auf 12L statt das normale 12, ja, dass da eben das auch implementiert wird, fände ich schon ganz gut. Ja, aber das Pixel Fold, das soll eben, wie gesagt, 2022 jetzt kommen und vermutlich also ähnlich aussehen, ja, wie das Samsung Fold. Ja, also mich würde es ja nicht wundern, ne, nach dem Exynos-Chipsatz, wenn das einfach auch ein stark modifiziertes Samsung Galaxy Fold heißt das. Heißt das auch Fold? Keine Ahnung, ich blick da nicht mehr durch. Diese ganzen Faltdinger sind mir alle sehr, sehr suspekt, muss ich sagen. Ne? Leider finde ich keine verlässlichen Angaben wegen der Größe. Auch nicht, was für ein Chipsatz jetzt dort eingebaut wird, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass der Tensor-Chip auch hierbei zum Einsatz kommt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Alles andere wäre schon ein sehr schlechtes Signal. ansonsten wird aber gemunkelt, dass die, also der Artikel ist übrigens bei 925 Google erschienen, ja, also keine unbekannte Website, sage ich mal. Von daher ordne ich das auch als relativ fundiert ein, dieses Gerücht. Und möglicherweise stimmt es dann auch so. Ja. Die Kamera soll alles andere als mit den aktuellen Pixel-Modellen mithalten können. Was mich allerdings auch nicht wundert, denn natürlich ist es ein vollständig anderes Design. Und man vermutet jetzt, dass eben das Pixel Foldable, so schreibt es 925 Google, mit einer 12,2 Megapixel Hauptkamera ausgestattet ist, eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, zwei 8 Megapixel Frontfacing-Kameras, eine für das Display innen, also wenn man aufklappt, und eine für das Display außen, denn da ist halt, wenn man das zusammengeklappt hat, außen natürlich ein normales, also in Anführungszeichen normales Display, Ja, und auch dort ist dann eine Front-Facing-Kamera drauf, sodass man ja in jeder Position auch ein Selfie machen kann. Ne? Ist ja wohl das Wichtigste überhaupt. Ne? Nein, ist natürlich für die Videotelefonie. Ja, ganz klar. Nun gut, mehr weiß man jetzt noch nicht. Ja. Für mich stellen sich da grundsätzliche Fragen natürlich erstmal, die sind sehr viel wichtiger als jetzt, was ist das für eine Kamera verbaut oder was wird es kosten, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, ganz klar, aber eine grundsätzliche Frage ist, hat Google irgendetwas gemacht, das dieses Display-Problem löst von den faltbaren Smartphones, nämlich dass die eine deutliche Spur zeigen an der Faltkante sozusagen und dass man eben, wenn man mit dem Fingernagel aufs Display drückt, dass da eben keine dauerhaften Einkerbungen bleiben. Klar, weil Glas lässt sich halt mal nicht falten und dann kann das tausendmal faltbares Glas heißen. Das ist kein echtes Glas, nein. Und deswegen kann man das auch dauerhaft mit dem Fingernagel einkerben. Ja, oder eben auch mit anderen Gegenständen. Nur halt der Fingernagel ist am häufigsten wohl da die Gefahr, dass man mal da drauf kommt. Wie oft hat man sich zum Beispiel mal das Handy geschnappt und ist dann wupp, mit dem Fingernagel auf einmal toucht man so aufs Bildschirm aus Versehen, ja, zack, das wäre hier bei solchen Geräten natürlich fatal, weil dann bleibt eine Spur auf dem Display zurück, furchtbar. Ja, was wurde da gemacht? Ich möchte nicht ausschließen, dass das irgendeine Firma dann irgendwann auch mal so hinkriegt, dass das nicht weiter ins Gewicht fällt, dass das nicht so schlimm ist, ja, ganz klar. Man muss da wirklich alle Register aber ziehen, um mal sowas zu bekommen. Offenbar so viele Register, dass es eben Samsung nicht zufriedenstellend hinbekommen hat. Ja, die letzte Version ist etwas besser, nicht mehr ganz so schlimm, ja, aber weit weg von einer Displayqualität von einem normalen Smartphone. Ja, also das ist wesentlich robuster, dieses Display. Ja, wenigstens hat man einen Trost, wenn man das zusammenklappt, ist ja das normale Display in Anführungszeichen hinten drauf und das wird natürlich nicht aus diesem Plastik-Bildschirm sein, sondern das ist ein ganz normaler Bildschirm, hoffentlich auch mit Gorilla Glass und damit wird man die meisten Funktionen ja vorne nutzen können mit dem normalen Display und es stellt sich natürlich die Frage, warum klappt man das dann aus? Für was ist das dann mit dem Ausklappen? Gut, man hat hier dann ungefähr die doppelte Größe von dem Display und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht, dass man Webseiten schöner, füllender surfen kann oder ähnliches. Also, wisst ihr, das Problem, was ich damit habe, ist mit der Größe von so einem ausgeklappten Display, es ist kein echtes Tablet, es ist auch kein echtes Phone mehr. Ja. Hatten wir schon mal, das kann mich noch erinnern, an die 6 Zoll Geräte, als die rauskamen, oder sogar 7 Zoll, Phablet nannte man die, ja, es ist kein Phone, ist kein Tablet, jetzt hat sich rausgestellt, doch, das ist ein ganz normales Telefon, ja, ganz normales Phone, ja, was wollt ihr denn? Ist halt nur mit einem schönen großen Display, okay. Kann hier natürlich genauso sein, das ist vielleicht das Phone der Zukunft, ja, dass man eben so einen großen Screen hat. Nur das Problem ist eben, wenn es bei zugeklappten Bildschirmen nutzbar ist mit dem Display hinten, dann wird das eben das Hauptdisplay sein und das Aufklappen, ja, wann will man das dann eben zum Aufklappen nutzen? Ja? Da ist noch nicht so die Anwendung drin. Ja? Und wenn ich wirklich ein großes Display brauche, dann ist ein 10 Zoll Tablet gerade so ausreichend. Ja. Ich meine, stellt euch mal vor, im Desktop hockt man hier, also heutzutage geht ja nichts mehr unter 20 Zoll Display. Ja. Da hockt man einen schönen großen Display dran und das nicht ohne Grund. Ja. 1920 mal 1080 Spielpunkte Auflösung oder eben die neuen Displays mit 4K ist in dieser Größe ja gerade so zu benutzen. Ja. Ja, ist so, weil ne, mit diesen mit dieser Anpassung. Ich meine, verrückt ist es ja, weil es, da könnte ich jetzt wieder echt ewig lang darüber reden. Verrückt ist ja, dass man die Schriften und alles so anpasst. Die macht man dann größer. Mit der Folge, man kriegt auf das hoch aufgelöste Display auch nicht mehr drauf, ja, als auf dem niedrig aufgelösten Display. Ergo müsste man einen größeren Bildschirm haben, damit man die Größe der Schrift und so weiter beibehalten kann, aber größere, also mehr Fenster hat, mehr Platz hat für etwas zu machen. Ja, also das, ich weiß nicht, das ist ungefähr so, wie wenn man ein riesiges Auto nimmt, ja, und macht dann die Sitze genauso groß, dass sonst nichts mehr reinpasst, wie beim kleinen Auto auch, dass alles trotzdem sich so eng anfühlt, ja. Ja, riesige Mittelkonsole, dass man weiterhin drin sitzt wie in einer Konservenbüchse, ja? Weil alles größer ist und dann entsprechend auch mehr Platz braucht, also für sich selbst auch nicht mehr Platz hat. Das ist irgendwie seltsam. Ja? Also wenn ich mir ein hoch aufgelöstes Display hole und stelle dann die Größe so ein von der Schrift her, dass alles so ist wie bei einem, das weiß ich, 1024x768 Display. Ich kriege dann auch nicht mehr unter, wo ist der Sinn davon? Tja, und wenn das dann eben ausgenutzt wird, diese hohe Auflösung, dann ist eben die Schrift auch mickrig, wenn das Display zu klein ist. Entsprechend, ja, sage ich ja immer 4K bei Smartphones. Ja, uninteressant, einfach uninteressant, ja, Display zu klein. Also 4K mit einem 30 Zoll Monitor, ja, 32 Zoll Monitor, das wäre was, ja, genau. Aber 4K auf dem 20 Zoller, was soll denn damit? Quatsch, sorry. Und ähnlich geht es mir halt hier, ne? In diesem Smartphone. Ich weiß einfach nicht, wo da die Anwendungsgebiete liegen sollen bei diesem Zwischending zwischen Tablet und Smartphone. Wenn man gleichzeitig hinten das Smartphone hat, das normale Smartphone-Display ausklappen kann, dann hat man doppeltes Smartphone-Display. Gut, wenn es ja dann wirklich echtes 12 Zoll Format hätte, okay, da hat man ein 12 Zoll Tablet, aber so leicht geht die Rechnung eben dann nicht auf. Nun gut, wir werden sehen, Google Pixel Fold soll also aber ein Ding werden, und zwar 2022 mit, hier gibt es Renderings, was noch, verlinkt die vielleicht mal, aber diese Renderings sind Haarsträuben, die haben mit der Realität nichts zu tun, also so wird das Teil nicht aussehen. Wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das so aussehen würde, denke ich. Naja. Das Xiaomi 12. Könnte das erste Gerät sein, das erste Smartphone, das mit einem Snapdragon 898 Prozessor ausgestattet ist. Das deutet alles darauf hin, dass das als erstes auf den Markt kommt von diesen angekündigten Geräten. Alles ist bereits in die Wege geleitet. Soweit ich das mitbekommen habe, liegt es sogar schon bei der Prüfstelle vor, die Geräte also freigeben. Weiß allerdings jetzt nicht mehr, ob es die FCC war oder die TENA. Keine Ahnung. Deswegen habe ich das eben so vorsichtig ausgedrückt. Ja. Oder sogar bei der EU. Weiß gar nicht, wie heißt denn die EU-Prüfstelle? Ich kenne die chinesische, ich kenne die amerikanische, aber die EU-Prüfstelle kenne ich nicht. Also, wow, echte Lücke, Wissenslücke hier. Naja. Gut, jedenfalls irgendwo zur Prüfung liegt es schon vor, und das bedeutet, dass es nicht mehr lange dauert, ja, bis dann eben das Teil wirklich auf den Markt kommt. Ja, also in Anführungszeichen nicht mehr lange, das ist, kann sich immer wieder verzögern, natürlich, klar, aber es sieht wohl wirklich so aus, als ob das erste wäre, das mit dem Snapdragon 898 auf den Markt kommt. Darf man natürlich gespannt sein. ist bestimmt gut für Qualcomm, denn die Xiaomi-Geräte sind nicht gerade die langsamen. Die haben schon eine gewisse Performance. Und damit ist es eigentlich auch eine gute Werbung für den Snapdragon 898. Schlimmer wäre es gewesen, jetzt eine Marke mit notorischen Downgrading von Prozessoren zuschlagen würde. Also das heißt, wo die verbauten Prozessoren immer die langsamsten sind, ja, von allen Firmen. Ja, ich meine, klar, wenn es 100 Geräte gibt, ja, und alle haben den Snapdragon 800, um jetzt bei einem alten Prozessor zu bleiben, den Snapdragon 888 drin, ja, eines muss das schnellste sein. Und hier in, vorhin habe ich ja diese Liste, die Top 10 von den schnellsten Geräten hier gehabt. Und da sieht man ja massive Unterschiede. Ja, massive Unterschiede. Zum Beispiel auf Platz 4 des Snapdragon 888. Ja, und denselben Prozessor haben wir auch auf Platz 10. Ja, oder hier Platz 1 ist das Snapdragon 888 Plus in der Black Shark 4S Pro. Aber wir haben hier auch ein Snapdragon 888 Plus in dem Republic of Gamer Phone 5S auf Platz 6. Ja, also, und das sind nicht nur ein paar Punkte weniger bei AnTuTu jetzt zum Beispiel, sondern, um jetzt bei dem letztgenannten Beispiel zu bleiben, das sind fast genau 5000 Punkte. Unterschied. Das ist schon ziemlich heftig. Richtig heftig eigentlich. Ja. Und, Moment, sage ich jetzt was Falsches? Ja, Moment, ganz kurz. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, nicht 5000, sondern 50.000. 50.000 sind es. Ja, ja. Naja, okay. Also, ihr seht, die Unterschiede sind natürlich frappierend, obwohl es den gleichen Prozessor drin hat. Ja. Und das heißt, das Hardware-Design spielt natürlich auch eine große Rolle. Der verbaute Speicher, die Geschwindigkeit, ja, welche Versionen von UFS wird verbaut, Speicher und viele andere Sachen, die auch eben dazu beitragen. Auch das Kühlsystem ist mittlerweile sehr, sehr wichtig. Ja. Wird ein Prozessor gut gekühlt, kann er länger die Höchstleistung bringen, während ein anderer Prozessor, derselbe Prozessor, in einem anderen Gerät schlecht gekühlt ist, dann drosselt er automatisch runter, damit er nicht überhitzt. Das heißt, da ist dann die Performance deutlich schwächer. Ja, von daher so ein Black Shark 4S Pro mit gekühltem, mit echtem luftgekühltem Prozessor, ja, und einer Liquid Cooling Chamber eingebaut. Klar, dass der natürlich die Leistung voll abrufen kann. Während ein anderes Gerät, so 0815 Bauweise, mit so, ich habe keine Ahnung, was für Material ich da hinten dran mache und wie das isoliert, Smartphone, dass das dann natürlich dauerhaft runtertaktet, das ist auch klar. Ne? Also ihr seht, da kommt viel zusammen und deswegen finde ich es gar nicht schlecht. Xiaomi ist mit seinen Flaggschiffgeräten zumindest nicht an der unteren Grenze, meistens auch nicht ganz oben, aber so zwischendrin, und ich glaube, das ist dann auch eine gute Werbung eben für den Snapdragon 898. Google Pixel 6 Pro ist jetzt auch bei Cherry Rick Everything im Durability-Test, und ich werde den Artikel da verlinken, dass ihr euch da mal durchklicken könnt. Der hat auf YouTube natürlich wieder das Google Pixel 6 Pro Testvideo veröffentlicht, und ja, ich spoiler jetzt einfach mal, wenn ihr jetzt euch da überraschen lassen wollt, dann macht mal kurz Pause und guckt euch erst das Video an, in den Shownotes findet ihr die Links, ja, ansonsten sage ich es euch jetzt, wie das Fazit aussieht. Ja, kann ich? Okay, also das Fazit ist, das Gerät ist ziemlich gut, das hat allem Stand gehalten eigentlich, bis auf den Test mit der Hitze. Ja, also da war das Display ziemlich stark dauerhaft beschädigt. Aber ansonsten, er hat es nicht zerbrochen. Es ist auch nichts auseinandergekracht oder gebrochen oder geknickt. Ja, bei diesem Bend-Test, was immer sehr, sehr wichtig ist. Die Kratzfestigkeit war wie erwartet. Okay, ich hätte vielleicht von dem Gorilla Glass Victus etwas mehr erwartet, aber wie immer leichte Kratzer bei Stufe 6 und ganz tiefere oder tiefere Kratzer bei Stufe 7. Das ist aber Standard eigentlich. Also irgendwie ist das ja, von der Kratzfestigkeit her wie ganz normales Gorilla Glas, letzte Version. Also ob Victus oder nicht, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Vielleicht ist es ja auch die Steifigkeit, dass es eben sich dann eben nicht so leicht knicken lässt. Es wurde das Pixel 6 Pro, wie gesagt, getestet. Vorsicht, denn das Pro hat, anders als bei dem normalen Pixel 6, auch auf der Rückseite das Victus Glas. Ja, das nur mal zur Erwähnung. Ansonsten stabile Metallrahmenkonstruktion, nur oben ist Plastik. Klar, ich denke, das ist wegen der Antenne, damit man mit dem Teil auch gut Empfang hat. Ansonsten alles recht positiv, gibt es nichts Negatives zu sagen. Und ehrlich gesagt, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht für das Pixel 6. Ja, also da gibt es nichts zu meckern. Wo es was zu meckern gibt, ist das, ich meine, klar, man weiß ja, immer wenn ein neues Pixelphone auf den Markt kommt, dann wird sehr viel berichtet drüber, über die Fehler von den einzelnen Pixelgeräten. Entschuldigung, ich muss gerade mal einen Schluck nehmen. So, Entschuldigung. Ja, das ist irgendwie so wie so eine Art Volksspott geworden wohl, ja, auf die Pixel-Phones da zu, oder ganz genau zu gucken. Naja, okay, ich meine, wer kann es denn auch verdenken? Das ist immerhin das Aushängeschild von Google, ja, die sozusagen, wenn man so will, die direkte Konkurrenz zum iPhone, ne? Google gegen Apple, iPhone gegen Pixel, ja, das ist eben mal dieses Logo, dieses zwanghafte Denken, das man eben hat, ja. Deswegen guckt man natürlich auf die beiden ganz besonders, ja. Jeder minimale Fehler wird natürlich hier gehypt und boah, Wahnsinn, was die trauen, sich auf den Markt zu schmeißen, glaube ich. Hier ist mein gut. Könnte es natürlich auch wieder so sein, dass es ja, vielleicht ein paar Leute haben und dann eben das an die dermaßen große Glocke hängen, dass es an jeder Seite zu lesen ist, die sich auch nur in der Nähe mit Android-Handys beschäftigt, ja, und aber es hat schon eine gewisse Qualität, denn die Pixel-Geräte wurden jetzt von mehreren Usern dabei ertappt, wie die ohne Anlass Leute in der Kontaktliste angerufen haben. Offenbar hängt das Problem mit dem Google Assistant zusammen. Wenn man dort nämlich dieses Hot Word Detection, ja, also das, ne, auf dieses Google, ne, wenn man diese Funktion abschaltet, dass das Handy dann nicht mehr darauf hört, dann tritt dieses Problem offenbar auch gar nicht mehr auf. Das muss also mit der Hot Word Detection zusammenhängen von dem Google Assistant. Ist diese aktiviert, kann es offenbar passieren, dass Leute aus der Kontaktliste einfach angerufen werden. Ein System scheint es da noch nicht zu geben, oder wurde jedenfalls nicht von diesen Usern erkannt. Es gibt einen Thread da drauf, auf Reddit beispielsweise. Und dort schreibt zum Beispiel jemand, zum zweiten Mal hat mein Pixel 6 jemand angerufen. Ja. Im Kontext, an einem anderen Tag wurde er um 7 Uhr geweckt, weil es einen Ton gab, dass ein Anruf eben ja, gerade stattfindet. Ja, ich meine, der Freizeichen wahrscheinlich damit, ja. Und dass er dann erstmal total verwirrt war, auf sein Gerät geguckt hat, wer ihn anruft. Und zu seiner Überraschung hat sein Gerät einen Kumpel angerufen, den er vorher noch nicht angerufen hatte von diesem Gerät. Also das heißt, es war kein Eintrag in der Last Number Call, ja, sondern in der, wie heißt es denn auf Deutsch, in der Historienliste, weiß nicht, Rufnummernliste von den kürzlich angerufenen Nummern, ja, sondern es war wirklich einer aus den Kontakten. Ja. Das ist ihm zweimal passiert. Also, das ist natürlich, wisst ihr, das ist so ein Problem, gerade mit dem Assistant, wenn der das macht, das wird auch in dem Artikel dann genannt, das ist für viele Leute creepy. Ja, also das ist gruselig. Der Assistant ruft auf einmal irgendwelche Nummern an. Ich meine, nicht, dass einem das sowieso schon so ein bisschen suspekt ist, wie mein, der Assistant kann auch Anrufe tätigen, das ist ja schon, aber dass er die dann auch noch einfach so tätigt, natürlich kann man da, wisst ihr, die Leute, die interpretieren natürlich alles Mögliche da rein, aber es ist halt ein Bug, ja, das hat kein bestimmter Grund, dass das passiert. Also der Assistant ist jetzt keine allwissende KI geworden, die jetzt versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, ja, das gibt's nur bei Pinky und Brain, aber es ist mal eben so, dass es ein Bug ist und der Assistant offenbar da Nummern anruft. Hoffentlich erkennt Google den Fehler und hört da auf diese Leute und kümmert sich schnellstmöglich um das Problem, weil wenn das ein Journalist passiert, dann wird das Google Pixel auseinandergenommen. Das kann ich euch erzählen. Das wird nicht spaßig dann für Google. Die sollten also schleunigst dieses Teil, dieses Problem fixen. So, und dann noch eine gute Nachricht für Pac-Man-Fans. Ja, das OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition wird es geben, auch in Europa. Es ist jetzt auf der offiziellen OnePlus-Seite zu sehen. Ja, es wird eine auf der Rückseite ein im Dunkel leuchtendes Labyrinth haben mit so einem Phosphorlack, ja, also phosphorisierender Lack, nicht etwa beleuchtet durch LEDs intern oder sowas, sondern tatsächlich nachleuchtend. Ja. Richtig cool soll das aussehen. Und wie gesagt, das Pac-Man-Labyrinth und das ganze Smartphone soll in diesem Pac-Man-Stil angepasst sein. Also das Aussehen außen vom Smartphone, ja, da lässt sich schon einiges vermuten von diesen Bildern, die da gezeigt werden auf der Seite. Und auch das Theme auf dem Gerät, das Oxygen OS, soll also komplett Pac-Man-themed sein. Ja. Und das soll auch noch sehr viele Pac-Man-Games drin sein, also Pac-Man-artige Games, Challenges und alles Mögliche, die eben auf dem Gerät sind. Das Nord, basierend auf dem Nord 2 5G, das ist natürlich sehr interessant, das hat nämlich einen genialen Dimensity 1200er AI-Chipsatz. Es ist eine verbesserte Version des MediaTek Dimensity 1200, der speziell von OnePlus vermarktet wird. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nachher nicht, wie es vorher geheißen hat. Es gab vorher einen sogenannten Rumor, ja, also ein Gerücht, das besagt hat, dass ein Snapdragon 778G Chipsatz drin ist. Das ist falsch. Das wurde quasi bestätigt jetzt. Dieses Modell ist basierend auf dem 12 GB 256 GB Storage Modell, ja, und soll in der Pac-Man Themed Edition 529 Euro kosten. So. Wahnsinn. Noch ist es nicht vorbestellbar. Offenbar muss man auch flink sein, denn es sieht wohl so aus, dass da nur begrenzte Stückzahlen vorhanden sind. Leider. Natürlich wäre das genau das für mich. Ja, da meinst du die 1200er AI-Chipsatz, fantastisch. Das große Modell mit 12 GB, 256 GB Storage und Pac-Man themed, also was will man mehr? Das wäre genau das, aber zeitlich wird mir das wahrscheinlich nicht gelegen kommen. Ich befürchte, dass das dann auch nicht mehr erhältlich ist. Schade, schade, aber so ist es nun mal. Und jedenfalls, wenn ihr Pac-Man-Fan seid, jetzt ist die große Stunde da, um ein Android Pac-Man Edition Phone zu bekommen mit einem mysteriösen Glow-in-the-Dark Rear Panel. Wow. Ja. Tja, dann sind wir auch mit dem Team durch und dann komme ich mal zur App der Woche. Die sollte eigentlich schon letzte Woche dran sein, aber es hat wohl etwas länger gedauert. Ganz falsch. Das habe ich nämlich die letzten zwei Wochen immer gesagt, aber diesmal war es was ganz anderes. Ja, es ist zwar schon so, dass ich eine App wieder im Auge hatte, ja, aber diese App, die ist einfach so zwischendrin erschienen durch eine Werbung von Crunchyroll. Ja, ihr wisst ja, ich bin Crunchyroll-Fan, ja, und da kriege ich als hin und wieder mal Infos. Und siehe da, hier gibt es tatsächlich ein weiteres Game, bei dem diese berühmte Crunch, ich glaube, man kann es schon sagen, berühmte Crunchyroll-Hime, ja, bereits schon wieder ein Comeback hat, ja, in diesem Spiel. Ja, faszinierend. Und na klar, ich meine, das ist auch Crunchyroll Games, ja, die Firma, die das offiziell rausbringt. Ja. Und da wundert es natürlich nicht, dass hier auch die Crunchyroll Hime mal wieder auftaucht. Aber ich finde es äußerst spannend und das Spielkonzept ist erfrischend. Ja, auch wenn es schon also im Grunde häufig genutzt wird, allerdings so gut angepasst, dass es trotzdem wirkt, dass es auch mal wieder was Frisches ist. Ja. Es sind Kleinigkeiten, die da mit einer Rolle spielen. Beispielsweise, wenn man in einen Kampf geht, ja, und macht also die Standardeinstellungen, dann können während dem Kampf andere Leute sich dazuschalten und quasi in Echtzeit mitkämpfen. Das ist etwas, was ich äußerst gut finde. Die ganzen Kämpfe sind in Echtzeit und dass dann einfach andere Leute mit dazukommen können. Ja, man kann es ausschließen. Ja? Man kann sagen, nee, ich möchte das nur alleine machen. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem, weil das halt viele weitergehende Quests deutlich erleichtert. Zum Beispiel gab es jetzt dieses spezielle Crunchyroll-Hime-Event. Das hätte ich ohne die Hilfe von anderen nicht geschafft. Das ist wirklich brandschwer. Und wenn man da nicht seinen Char schon extrem aufgepimpt hat, hat man null Chance, das alleine zu schaffen. Selbst dann, wenn man wirklich maximal aufgepimpt hat, wird die letzte Stufe doch etwas happig sein. Deswegen, das ist ganz klar gemacht für Multiplayer-Kämpfe. Und je schwieriger natürlich, desto notwendiger ist es auch. Schön ist eben, dass man das automatisch passieren lassen kann. Ja, statt vorher erst langwierig in einen Gruppenraum zu gehen, Leute zu requirieren und dann mit der Gruppe dort reinzugehen. Ja. Nee, man kann die Koop-Schleife quasi aufrufen, dann sieht man, wo gerade gekämpft wird, ja, und kann dann schnell dort reingehen. Man kann auch selbst einen Kampf aufmachen, dann erscheint man natürlich in der Koop-Liste und dann passiert es den Hauptzeiten natürlich, ja, je nach Uhrzeit, klar, passiert es dann ganz schnell, dass die Gruppe voll ist und dann geht's rund, ja, richtig cool. Das finde ich sehr, sehr schön, auch, dass der Chart, den man hat, so massiv anpassbar ist, da kann man wirklich sehr, sehr viel damit machen, ungewöhnlich viel für ein Spiel dieser Art. Ja, da kann man normalerweise immer nur so 2-3 Modelle auswählen, ja, oder man schaltet sich eben die entsprechend Protagonisten mit Gachas frei, ja. Aber hier kann man sich seinen eigenen Protagonisten erstellen mit sehr vielen Optionen, ja sogar die Stimme kann man ändern. Übrigens wunderbare japanische Originalstimmen, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Und da kann man dann eben auch die Art der Stimme auswählen. Mysteriös, scheu oder auch Tsundere. Ja, oder, halt das fest, Yandere. Ja, also, ich weiß nicht, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, einfach mal bei Wikipedia oder so gucken. Tsundere und Yandere. Ja, ist jetzt zu umfangreich, das zu erklären, aber mega cool. Also es sagt was über die über den Charakter aus, ja, wie jemand spricht, ja. Und damit natürlich total genial, seine Chars nicht nur optisch, sondern sogar auch noch im Audiobereich anzupassen. Natürlich wieder mit Top-Synchronsprechern aus Japan. Wunderbar. Genau so soll das sein. Ja, und dann kommen eben noch die 5 Klassen dazu, die man hier nutzen kann, unter anderem eben auch zum Beispiel, oder was heißt unter anderem, man kann die Swordsman, Guardian, Cleric, Arca, also Bogenschütze oder auch Jäger, nun könnte man sagen, und natürlich Zauberer, der Mage, ganz wichtig, und dann kann man loslegen, ja. Koordinierte Raids, Koop-Multiplayer-Runden, alles möglich, wunderbar, und deswegen ist es eine sehr positive Überraschung, muss ich sagen, das Spiel, und jetzt komme ich endlich mal zum Namen, das heißt Mitra Sphere, ja, und von Crunchyroll Games, ist kostenlos im Play Store erhältlich, natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, In-Game-Purchases, und zwar noch und nöcher. Ja, da könnt ihr also richtig was raushauen. Also Diamantpakete für 80 Euro, kein Problem. Ja. Aber ihr könnt eben auch spielen, ohne dass ihr viel ausgibt. Ich bin schon relativ weit gekommen, in auch nicht arg langer Zeit, also innerhalb dieser Woche. Und habe noch keinen Cent ausgeben müssen dafür. Natürlich geht alles schneller und besser, wenn man sich die Sachen kauft, klar, aber es muss nicht sein. Und deswegen denke ich, ist es zu Recht App der Woche, Mitra Sphere, kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitergehende Informationen und natürlich auch den wichtigen Link zur App der Woche, ja, in den Shownotes. Die Shownotes, die könnt ihr irgendwo in eurem Podcast-Player sehen, irgendwo runterklappen, ja, oder vielleicht ist es auch schon da, und dort dann auch seht ihr die Links und den Begleittext dazu. Ja, genau. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.